Kundgabe 1844. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.03.1941. Wahrheit der unfasslich scheinenden Kapitel. Der wahrheitssuchende Mensch lässt sich wohl belehren, unterzieht aber alles erst einer eingehenden Prüfung, ehe er das ihm Vermittelte annimmt. Und das ist sein gutes Recht. Denn ihm ist der Verstand gegeben worden, dass er ihn anwende und sich nun erst entscheide, was er der Annahme wert hält. Es muss aber das, was er einer Prüfung unterzieht, aus einer Quelle stammen, die ihm Wahrheit zu verbürgen scheint. Das heißt, der Wille, Wahrheit entgegenzunehmen, muss ihn gerade aus dieser Quelle schöpfen lassen. Er muss also in der Annahme, wahrheitsgemäß unterrichtet zu werden, Lehrer wählen, bei denen er Wissen voraussetzt, ansonsten von Wahrheitsverlangen keine Rede sein kann. Es wird aber niemals ein Mensch sich dort Auskunft holen wollen, wo er Unkenntnis oder Unwahrheit vermutet. Und ebenso muss der Mensch, so er sich geistig unterweisen lässt, als erstes überzeugt sein davon, dass die lehrenden Kräfte sowohl wissend als auch wahrhaftig sind. Sie dürfen niemals daran zweifeln, dass diese im Wissen stehen und nur die reinste Wahrheit übertragen wollen. Dann wird auch stets das Gebotene durchdacht und nun als geistiges Eigentum angenommen werden können. Und es wird der Mensch dann auch genauestens erkennen, dass er in der Wahrheit steht. Bewusste oder unbewusste Irreführung scheidet also dann aus. Und jeder Zweifel muss schwinden, aus dem Herzen, auch dort, wo das Gebotene nicht einer Prüfung unterzogen werden kann, weil dem Menschen weder Beweise erbracht werden können, noch er sich selbst überzeugen kann, solange er auf der Erde lebt. In letzterem Falle ist daher nur geboten, bedingungslos alles anzunehmen, was dem Menschen von oben, das heißt, von wissenden Kräften vermittelt wird. Denn es hält Gott selbst seine schützende Hand über einen, die reine Wahrheit begehrenden Menschen, und er lässt es nicht zu, dass er im Irrtum wandle, solange er den Weg zur Wahrheit über Gott nimmt. Und mag es noch so sehr den Mitmenschen erscheinen, als seien Kräfte am Werk, denen das Wissen mangelt. Gott lässt nicht willkürlich die Botschaften zur Erde gehen, sofern sie seinem Willen nicht entsprechen. Er gestattet auch den unwissenden Kräften nicht den Zugang zu einem Menschen, dessen Wille es ist, in der Wahrheit zu stehen, und darum kann der Mensch mit völliger Sicherheit auch die ihm unfasslich erscheinenden Kapitel entgegennehmen, ohne fürchten zu müssen, dass auch nur der kleinste Irrtum unterlaufen sei. Denn wie sollte wohl die Vollkommenheit sein, wenn jenen Kräften, die im Auftrage Gottes wirken, die Wahrheitsliebe und das Wissen abgesprochen würde. Es wäre dann den unwissenden Kräften der Zugang nicht verwehrt, und dann könnte auch den Niederschriften kein Glauben geschenkt werden. Und deshalb zweifelt nicht, so sich der Geist aus Gott äußert und in einer euch nicht ganz fasslichen Weise Erklärungen abgibt, die ihr nur annehmen, niemals aber beweisen könnt. Der Mensch kann irren, niemals aber irrt Gott. Und daher kann niemals Unwahrheit sein, was unter Anrufung Gottes und seiner Kraft von oben den Menschen vermittelt wird. Amen.